Sandräuber. Ein Hörspiel von Tim Staffel. Ich bin Anton. Alle nennen mich Toni. Ich tauche nach Sand. In den Flüssen. Wir sind Sandräuber, sagen sie. Aber das sind wir nicht. Die war mein Leben, die Fische. Mit 16 bin ich von zu Hause weg. Wollte ans Meer, Fischer werden. Mit einem eigenen Kutter raus, den ich selber entworfen habe. Kannte alle Hackstellen in unserer Ostsee, da wo der Müll liegt. Sich in den Netzen verfängt, Kühlschränke, Autos. Hab sie alle auf Diskette gehabt, die Hackstellen, fürs Navi. Mit bisschen Glück hat es genau um sie herum gesteuert. Wenn's gut lief, 100 Kisten die Fahrt, jede 35 Kilo schwer. Raus aus dem Boot, Rücken kaputt gehieft, nur am Dorsch hast du verdient. Aber Dorsch durftest du dann nicht mehr fischen. Ansage der EU. Ist überfischt, stirbt aus, haben die gesagt. Wie kann was aussterben, das ich jeden Tag im Netz habe? 200 Stilllegetage haben sie festgelegt, egal was für ein Wetter. Konnte den Kutter nicht halten. Die Zinsen dafür, Hafengebühr, Zollgebühr, Transport. Am Ende hatte ich 300 Euro übrig. Und im Norden haben die Schweden und Russen den Kabeljau, den wir bedrohen, mit ihren Fabrikschiffen rausgefischt. Ich bin darauf gekommen, als ich in Dubai war. Die haben ein ganzes Archipel aufgeschüttet. The World. Eine Weltkarte mehr. Aber den Arabern ist nicht nur das Geld ausgegangen, sondern auch der Sand. Und der aus der Wüste, der taugt nichts. Der schwimmt dir weg, der hält nicht zusammen. Der ist zu glatt, zu rund. Es kommt durch den Wind. Und deshalb wollten die dann Investoren. Das muss man sich mal vorstellen. Ölscheichs ohne Kohle, ohne Sand. Und den holen sie sich jetzt aus Australien. Ich habe mir dann die Weltkarte angeguckt und dachte, was soll ich bei den Arabern? Hab's da mit Stellnetzen probiert, aber da bleiben eine Menge Vögel drin hängen und wegen der Schweinswale mussten so Pinger in die Netze und die sind teuer. Ich hab die Netze 20 Stunden drin gelassen und hatte am Ende doch nur ein paar Flundern drin. Warum? Weil dieser Bernd Brieskorn angefangen hat, mit seinen Schwimmbaggern den Sand aus dem Meer hochzupumpen. Der schüttet seine Insel auf und uns erzählen sie was von Quoten und vom Beifang in unseren Netzen. Dabei saugen dem seine Schwimmbagger alles Leben auf und zermanschen es zu Brei. Nur ein paar Heringe sind übrig. Also haben sie gesagt, ich soll's mit Hering probieren. Aber die Strömung hat sich verändert. Dann geh in den Bodden, hieß es. Als gäb's da noch Fische, seitdem der seine Insel aufgeschüttet hat. Wir haben an der Ostsee nie Probleme mit unseren Stränden gehabt. Aber sie waren nicht länger lukrativ. Die Jungen sind weg. Die Alten haben die Touristen mit ihren tradierten Angeboten nicht halten können. Also war ich überzeugt, das Inselprojekt wäre die beste Chance, die Jungen zu halten und die Region nachhaltig und international neu zu positionieren. Also habe ich mir ein Boot mit Dieselmotor und Ruder besorgt und Heringe gefischt. Meine Hände sind blau angeschwollen vom Salz und von der Kälte. Aber mit Handschuhen habe ich die Netze nicht gefühlt und Heringe musst du gleich filetieren. Du musst die Fische fühlen können. Kaum eine Kiste habe ich rausgeholt, die verkaufe ich in 10 Minuten. 30 Cent fürs Kilo, 3 Euro am Tag. Und dann erzählen sie dir was von der Insel, was die uns bringt. Und du guckst raus aufs Meer, wo sie den Sand umschichten. Aber du siehst kein Kutter mehr, kein Fischerboot, kein Fischer. Weil's kein Fisch mehr gibt. Selbst oben bei den Russen, den Norwegern und Schweden nicht. Die verschrotten die Fabrikschiffe und müssen zusehen, dass sie wenigstens ihr Land behalten. Dass es nicht in die Hohlräume reinrutscht, die der im Meeresboden aushebt. Diese Insel ist doch eine sinnvolle Idee, oder nicht? Ja, ist meine sinnvolle Idee. Du brauchst mich, um das realisieren zu können, Bernd. Okay, dann ist es unsere Idee. Ja, vorläufig. Du wirst schon nicht drüber stolpern, Sinta. Früher war ich manchmal Strandsegeln. Aber dann gab es an der Küste keinen Strand mehr, der noch breit genug für war. Niemand, der nicht bleiben wollte, blieb. Aber die Insel war ein guter Grund zu bleiben. Natürlich ist eine Veränderung immer etwas, das uns mitverändert. Das müssen alle akzeptieren. Wir schaffen das, habe ich zu Oda, meiner Kleinen, gesagt. Mein Großer ist 17, Anton. Wo soll ich jetzt Strand segeln, hat er gefragt. Auf der Insel, Toni. Meine Freunde können sich das nicht leisten, Mama. Dann werden sie es sich eben verdienen müssen. Toni konnte das nicht akzeptieren. Niemand kann sich das wirklich vorstellen, dass das was Endliches ist. Da verschwinden ganze Inseln von der Landkarte, aber das reicht einfach nicht. Ist ja in Indonesien oder sonst irgendwo am Arsch der Welt. Wen interessiert der Arsch der Welt? Und wenn es Sylt trifft? Na gut, wenn der sich in der Ostsee eine Insel aufschütten kann, dann leisten wir uns eben auch ein neues Sylt. Wenn du auf der Flucht bist, weil zu Hause dein Leben bedroht ist, also wenn ich mich manchmal dorthin zurückwünsche, dann stelle ich mir den Meeresboden vor, wie der aussieht, wenn es da auch kein Sand mehr gibt. Was da dann ist, was sich darunter findet, ob da überhaupt noch etwas ist. Vielleicht sind da wieder Felsen irgendwann. Und niemand wird das miterleben, dass aus denen wieder Sand wird. Vielleicht, weil es dann kein Leben mehr gibt. Nicht im Meer und nirgendwo. Scheiß auf den Strand. Gehört der jetzt zu den Menschenrechten oder was? Einen Strand wollte ich ganz sicher nie zu meinem Problem machen. Mich hat die Erdkruste schon immer mehr als alles andere fasziniert. Ich bin zuerst ja Wissenschaftler und nicht Politiker. Und Steine, die Geschichte, die haben, die lässt mich einfach nicht los. Das Problem ist der Beton. Wir bauen fast nur mit Stahlbeton und der besteht zu 70% aus Sand. Und Sand ist ja nur eine Korngröße, eine Bezeichnung für etwas, das mal Stein war. Aber was wir brauchen, ist der Sand. Es gibt nicht mehr genügend. Ich meine, Wasser, ja, wenigstens regnet es hin und wieder. Luft, ja, reduzieren wir eben den CO2-Gehalt. Aber Sand? Der Sand, dass der verschwindet, das ist echt ein Problem. Ich meine, überall auf der Welt, aber jetzt eben auch hier bei uns. Wie bist du auf mich gekommen, Fritz? Na, ich dachte, wenn Sie außerdem auch Geologe sind, kennen Sie sich bestimmt aus mit dem Problem. Wir können uns gerne duzen. Ich bin Emre. Emre, okay. Mir ist halt klar geworden, dass ich was unternehmen muss. Aber da an der See war für mich nichts mehr zu machen, deswegen bin ich zurückgekommen. Ich bin ja von hier. Und jetzt willst du, dass ich was unternehme, hä? Du bist doch Politiker. Ich bin Oppositionspolitiker. Na gut. Aber du bist echt... Das ist hilfreich, wenn es um sowas geht. Man braucht ein Gesicht, wenn man die Leute erreichen will. Ja, gut. Also, was machen wir? Wir brauchen Aufmerksamkeit. Ja, von mir aus. Wie geht das? War ein schönes Projekt. Ganzes Quartier mit Gebäuden aus Stroh. Wir sagen, das ist der Baustoff der Zukunft. Feuerfest, erdbebensicher. Und alle lieben das. Also haben wir so ein Vorzeigeprojekt selbst finanziert, um von den Problemen mit der Insel abzulenken. Kam eine Menge Aufmerksamkeit. Center konnte sich mit schmücken und mein Name stand auf einmal für Nachhaltigkeit. Ein Quartier ist wenigstens ein Anfang. Du sagst, das ist die Zukunft, bleibst aber lieber in der Gegenwart. Und da, ich hab den Kies, ich hab den Sand, ich mach den Beton, ich bin der bauen kann, ich schaffe die Grundstücke ran. Und wenn einer was aus Stroh will, dann kriegt er es. Und wenn nicht, na gut, dann eben nicht. Niemand will Stroh, wenn er Stahlbeton haben kann. Hört ja auch niemand auf, Straßen zu bauen, bloß weil Sand unter den Asphalt kommt. Ein Kilometer Autobahn sind 30.000 Tonnen Sand. Meersand, das ist der billigste, weil er niemandem gehört. Die sagen immer, der Hitler, der hat auch Gutes gemacht. Der hat die Autobahnen gebaut. Nur gab es damals auch noch keine Sandkrise. Die Nazis haben die Strände nicht angerührt. Na gut, ihre Bunker in den Dünen sind aus Beton, Stahlbeton. Der ist zugfest, wiegefest, kriegt viel Gewicht. Jetzt halt doch mal die Klappe und mach was. Hier, trink einen Schluck Wein. Ich will jetzt nichts trinken. Im Wein ist auch Sand drin. Und die Flasche, Glas, geschmolzener Sand. Mit genügend Geld kannst du das Glas zurückverwandeln und damit deinen Strand aufschütten. Los, schreib auf. Wozu? Nimm das Papier. Ja, und? Ist Sand drin. Dann nehme ich eben den Computer. Mikroprozessoren. Aus Sand. Wenn du dir die Zähne putzt, Duschgel benutzt, Reinigungsmittel. Sand, nehme ich an. Ja, genau. Und wenn du fliegst? Lass mich raten. Sand. Im Triebwerk. Dem Rumpf, den Reifen, ja? Du bist echt ein toller Kerl, Emre. Aber warum soll ich das aufschreiben? 15 Milliarden Tonnen im Jahr. Irgendwann werden sie anfangen, die Gebirge mit Spitzhacken zu zerbröseln. Das schockiert so aber niemanden. Ich denke, wir machen was. Man darf die Menschen nicht schockieren, Fritz. Man muss sie sensibilisieren. Dann sensibilisieren wir sie eben. Es hieß, Bernd pumpt den Sand aus der Nordsee ab. Dabei haben sie auf Sylt schon seit Jahrzehnten mit Sandvorspülung gearbeitet. Aber als Sylt dann plötzlich verschwand, gerieten Bernd und seine Flotte ins Blickfeld. Wir hätten Sylt und Hiddensee für unser Inselprojekt geopfert. Das konnten wir so nicht stehen lassen. Ja, ich habe auch heute noch Aufschüttungsfirmen. Ich hatte nie Probleme, Sand zu finden. Ich habe Gruben, Taucher, überall. Kostet mich ja nichts, der Sand, ne? Gehört ja niemandem. Habe ich eben in die Beschaffung investiert. 40 Millionen kostet mich ein Schwimmbagger mit Saugarm. Aber da brauchst du eine Flotte, sonst lohnt sich das nicht. Da sind Tausende in den Meeren unterwegs. Strände verschwinden auch da, wo ich nicht bin. Wenn ich in der Brandung stand und das zurücklaufende Wasser mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat, dieses Gefühl habe ich geliebt. Jetzt rollen die Wellen auf mich zu, aber da sind nur noch Felsen. Wie Krater, über die ich balanciere. Ich dachte, wir könnten drüber reden. Schließlich bist du mein Bruder. Was willst du, Fritz? Lass deine Familie im Stich. Meinst du, unbedingt Fischer werden zu müssen? Ja, also wirst du Fischer, keiner sagt was. Interessiert sich nicht dafür, was zu Hause passiert. Weiß nicht, was wir leisten, wie wir unsere Dorfgemeinschaft retten. Aber ich soll mich für deine Fische interessieren. Es ist mir egal, wenn die Strände verschwinden. Ja, komm dir eben mit Baggern und Lastern und steh in den Sand. Ich mach nie Urlaub. Brauch keinen Strand. Fische auch nicht. Wir essen hier keinen Fisch, kapierst du das? Also, was willst du? Der Strand ist eine Barriere, Ede. Wenn du die Barriere einreißt, dann holt sich das Meer das Land. Ja, dann hättet ihr ihn da lassen sollen, wo er war. Das war nicht unsere Wahl. Ja, deine war es nicht. Du warst eben nie einer von da oben, du hast nie dazugehört. Und die sind doch selber schuld, Mann. Die dachten, die machen sich ihr Leben hier reich und schön mit so einer schicken Insel. Hätte ja auch klappen können, klar. Aber jetzt haben sie halt nicht mal mehr ihren Strand. Ich dachte, du bist auf meiner Seite. Ich bin auf der Seite der Familie. Du bist mein Bruder. Ich meine, zumindest erinnerst du dich daran, das ist gut. Aber hier gelten andere Regeln, seitdem du weg bist. Ist klar? Klar. Na komm. Ich zeig dir alles. Ich war 16, Eben. Ich wollte Fischer werden. Das war mein Traum. Ja, ein Träumer bist du, das war. Jetzt bist du wieder hier. Ja, reden wir nicht länger drüber. Aber wenn du bleiben willst, musst du fürs Unternehmen arbeiten. Das ist Familie. Eine dritte Chance kriegst du nicht. Das war ein Scheißkaff mit nichts als Bauern, Kartoffeln und Schwein, als ich weg. Verdammt nochmal, ist das hin. Ich hatte schon lange gewachsen, bevor die Probleme wegen deinem Sand an der Küste anfingen und von da auch noch Flüchtlinge kommen. Ist auf uns zu und um uns herum gewachsen, die Stadt. Die hat unser Ackerland geschluckt. Aber das Gute war, wir durften die Grundstücke mit den Häusern aufbehalten. Aber wo sind die? Ja, guck doch mal hin, Mann. Wir haben sie ausgebaut. Und nur den Platz genutzt, den wir hatten. So jeden Zentimeter schön in die Höhe und in die Lücken gebaut, bis das Ganze ein geschlossenes System ergeben hat. Wir haben Wohnraum geschaffen und vermieten ihn an Arbeitsmigranten, die Stadt bauen. Wir sind Geschäftsleute und keine Bauern mehr. Und wir lassen keinen von außerhalb in die Führung unseres Unternehmens rein, kapiert? Wo kommt der Sand her, mit dem ihr baut? Du meinst das wirklich ernst, ja? Bist du jetzt Ökoaktivist? Keine Sorge. Wir verbauen nur Quarry Dust. Das ist gepresster Stein und Schutt. Aber ganz ohne Sand geht's noch nicht. Für Betonmischen braucht man Sand und Zement und Zusatzstoffe, also Betonverflüssiger, Verzögerer, Beschleuniger. Und dann muss man den Beton frisch transportieren, aber nicht zu weit, weil er ja gleich verbaut werden muss. Man könnte ihn natürlich auch recyceln. Man kann ein Granulat draus machen, mit dem man bauen kann. Aber eine Abrissbirne ist kein Mörser. Das ist aufwendig, das kostet. Kosten sind nie gut. Ich bin vielleicht nicht die Mutter deiner Kinder, aber ich bringe deinen Konzern auf Touren. Seit Jahren. Du bist irgendwann am Ende, Senta, und mein Betrieb wird einfach weiterlaufen, weil mich dann ein anderer oben auf die Liste eurer Ausschreibung setzt. Irgendwann wirst du dir wünschen, ein Kind zu haben. Irgendjemand, für den sich das alles lohnt, damit du sagen kannst, für dich habe ich das alles gemacht. Irgendwann habe ich Alzheimer. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, für wen und warum ich das überhaupt gemacht habe, was ich mache. Sind wir jetzt fertig? Ja, vielleicht. Was willst denn du? Du wusstest, was passieren würde, dass wir die Küste verlieren. Du hast deine Küste verloren, weil du aufgehört hast, die Strandaufschüttung zu finanzieren. Wo sollen wir denn den Sand hernehmen, wenn du ihn brauchst, um deine Insel zu retten? Unsere Insel. Das kann ich nicht länger sagen. Das Meer ist auf dem Vormarsch und Madame zieht sich zurück, ja? Wir können doch nicht abstreiten, ja, dass wir... Ja, was willst du abstreiten? Bis zu uns wird das Meer nicht kommen. Und ich schaffe nach wie vor genug Sand dran, um dir deine Flüchtlingsunterkünfte zu bauen. Wir schaffen das, das war doch ein schöner Slogan. Und wenn sie dich absägen, hole ich dich eben zu mir in die Firma. Kriegst einen schönen, warmen Platz im Aufsichtsrat. Anton ist weg. Toni, ja? Ja, weiß nicht wohin. Und? Oder braucht einen Leibwächter. Ist sie wenigstens sicher? Sie ist 7! Was wird das hier? Warum kommst du mir ständig mit den Kindern? Da liegt deine Schwäche. Dir fehlt ein Erbe. Wenn ich deinen Sohn ansehe, dann frage ich mich, wer von uns beiden der Schwächling ist. Und was würdest du tun, wenn er deiner wäre? Die Frage stellt sich aber nicht, oder? Nein. Ich zeuge Erben, wenn ich 70 bin. Ja, sicher. Wenn du dann noch was zu vererben hast. Drohst du mir? Zwing mich nicht zum Äußersten. Wer hält denn hier wen im Sattelsinterchen? Ich gehe nicht ohne dich unter. Und ich werde nicht untergehen, versprochen. Ich bin in die Politik, weil ich... Ich war mit dem Studium fertig. Umwelttechnik und regenerative Energien. Ein Empfang bei Vattenfall. Mein Vater war dort. In der Partei war ich schon vorher. Ich sollte bei Vattenfall anfangen, hatte mit Auszeichnung abgeschlossen. Aber auf diesem Empfang spricht mich eine Parteigenossin an. Ob ich mich nicht mehr in der Parteiarbeit engagieren möchte. Das ist mir zu theoretisch, sage ich. Sie lächelt. Bei Vattenfall bist du nur ein Rädchen. Wie albern das heute klingt. Innovationsressort. Das klang nicht albern. Damit hat sie mich erwischt, mit ihrem Charme. Also ja, da habe ich ja gesagt. Und Bernd hat mit uns angestoßen. Er hatte damals gerade erst die Firma seines Vaters übernommen. Als hätte er es eingefädelt, dieses Lächeln. Er wusste, was er wollte. Immer schon. Ich wollte Anton trotzdem, auch wenn es zu früh war. Der Karriereplan sah anders aus, aber gut. Ich wollte. Habe es nie bereut, nichts verloren und den Vater nicht gebraucht. Der war ein Missverständnis. Auf privater, sexueller Ebene. Kinder habe ich nie gewollt. Frauen sind nicht das Problem. Aber ich will niemanden, der bleibt, der was auch immer von mir einfordert. bin Global Player. Da bleibst du lieber allein. Ich hole mir Gesellschaft, wenn mir danach ist. Wenn du erfolgreich bist, dann gibt's immer jemanden, der dir Gesellschaft leisten will. Auch für kurze Zeit. Reicht aus, um was abzukriegen, denken die. Denken alle so. Ich wusste, ich muss das trennen. Also weiß Anton nichts davon, dass Oda... Sie sind Geschwister, meine Kinder. Sie haben verschiedene Väter. Oder es weiß nur der eine. Bernd weiß es nicht. Von Toni weiß er nichts. So weit konnte er nie denken. Einig waren wir uns schon vorher, dass es einmalig war. Dass wir es trennen. Sexuell, beruflich. Bis auf das eine Mal eben. Ein Versehen, das Folgen hatte. Nur nicht für ihn. Das habe ich Markus zu verdanken, meinem Mann. Meinem Ex-Mann, leider. Das hat mir Anton nie verziehen. Dass er bei mir bleiben musste. Nicht zu Markus durfte. Er weiß ja nicht, dass Markus... Er hat nie etwas gesagt, wird es nie tun, genau wie ich. Nennt euch bitte das gleiche Spiel, nur anders. Beschränkter. Sie denkt, sie hat sich was aufbewahrt und nennt es dann Gewissen. Habe ich nie gehabt. Naja, soll mal andere haben, Gewissen. Wenn ich mal verliere, dann, weil ich nicht gut genug war. Und dann rede ich mich nicht mit meinem Gewissen raus. Ich lerne draus und beim nächsten Mal gewinne ich wieder. Niemals wird Bernd meinen Sohn bekommen, auch wenn es seiner ist. Er hat ihn nicht verdient. Ein paar Bier, Tag in meiner Loge auf der Rennbahn, meine Pferde wetten, Trainer an den Arsch treten, wenn sie verlieren. Ja, mehr brauche ich nicht. Ich wollte nicht, dass mich meine Mutter oder sonst wer findet. Also bin ich ins Village. Die waren da unabhängig. Wenn die Sand brauchten, haben sie ihn sich aus den Flüssen geholt. Für Bernd und seine Mafia würden die nie tauchen. Dachte ich. Ich nehme eins von den Sandwiches. Mit Käse? Ja. Ich heiße Anton. Aber du kannst ruhig Toni sagen. Ich bin Ellie. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin erst seit ein paar Tagen hier. Hast du eine Arbeitserlaubnis? Nein. Aber du hast dich registrieren lassen. Ich stehe auf der Warteliste. Ah, also bist du in einer Notunterkunft. Ich bin direkt zu den Baustellen, weil ich gehört habe, da gibt's immer Arbeit. Wenn die Arbeit vorbei ist, gehe ich nirgends hin. Ich will in keine Notunterkunft. Ich meine, wo ich hinsehe, stehen die Häuser leer. Und die nächsten werden schon hochgezogen. Das sind die Spekulanten. Die warten auf einen hohen Preis. Gehörst du zu denen? Ich? Quatsch. Ich bin auch wegen Arbeit hier. Ist schon länger her. Ich dachte, ich hätte dich schon mal gesehen. Woanders. Wo denn? Auf der Insel, wo die Strandsegler immer sind. Bestimmt nicht. Na dann? Kennst du die Insel? Ich hab auf ihr gejobbt. Du bist da und siehst aufs Festland, das sich immer weiter entfernt. Nur für die, die du dort bedienst, ist das wie Kino. Aber für dich ist es dein Leben. Die fliegen mit Helikoptern zurück in ihr Zuhause, aber deins geht unter. Ich wollte nur zurück zu meinem Dad, zu meiner Mom. Sind die auch hier? Sie wollten nicht gehen. Wir halten das Meer für dich auf, haben sie gesagt und mich weggeschickt. Da, wo ich herkomme, da erodiert der Boden. Also unsere Ackerflächen, die sind ja riesig aus LPG-Zeiten. Und der Boden besteht nur noch aus lehmigem Sand. Deswegen bauen wir schon lange nichts mehr an und mein Vater hat an die Windleute verpachtet. Es ist ständig Wind, wenn die Küste und das Meer sich verändern. Nichts hält den auf und dann kommen die Stürme und wühlen den Sand auf zu riesigen braunen Wolken, die alles ersticken. Die Felder wehen über die Straßen, du wirst blind davon und die Straßen brechen ein, darunter der Sand und den fegt der Sturm auf uns zu. Ich bin froh, dass du es hierher geschafft hast. Ich auch. Na, dann? Toni? Hm? Wo gehst du hin, wenn du... Also ich meine, wo schläfst du? Ich zeig's dir. Nein, das hast du missverstanden. Was? Quatsch, ich meine doch das Village. Ja, der Brisekorn, der kontrolliert ja die gesamte Produktionskette, wenn er baut. Der hat Kontakte. Prost. Cheers. Stadtverwaltung, Senat, Polizei. Da kriegst du natürlich deine Sondergenehmigung. Ihr seid am Ende mit euren Schubkarren zum Strand und habt für den euren Sand mit Schippen und Schaufeln abgetragen, bis ihr auf so einer abgefahrenen Mondlandschaft gehockt habt. Wir holen uns den Sand eben aus den Flüssen und Tauchern. Ganz bescheiden. Wir nehmen nur das, was wir wirklich brauchen. Aus den Flüssen? Ja, klar, aus den Flüssen. Wenn der Sand, der taugt wenigstens was. Muss ich jetzt das ganze Salz rauswaschen. Wenn das Salz nämlich drin lässt, ist alles einsturzgefährdet, was du da brauchst. Wenn der Brise kommen will, dann soll ich mit uns anlegen. Und keine Angst vor dem. Obwohl die uns ja hier alle weghaben wollen. Ne? Sogar die Politiker. Die hat er alle auf seiner Seite. Wir sind denen angeblich zu autonom. Nicht gut für die Geschäfte. Ja, aber Sand brauchen wir im Village eben trotzdem. Deswegen haben wir eben unsere eigenen Taucher. Ist aber illegal. Mensch, illegal ist scheißegal, Fritz. Hey, Toni, komm mal her. Sag mal guten Tag, das hier ist Fritz, das ist mein kleiner Bruder. Zeig ihm mal, wie wir unseren Sand beschaffen. Jo, geht klar, Edel, kein Ding. Und was ist mit der Kleinen da? Das wollte ich dich gerade fragen. Das ist Ellie. Und zwar, ich wollte dich fragen, ob wir im Village vielleicht noch ein Zimmer... Hast du eine Arbeitserlaubnis? Ich warte noch darauf. Ja, tut mir leid, dann kann ich auch nichts vermieten. Aber sie hat doch Arbeit. Ich nehme keine Illegalen auf, Toni. Was soll denn die Scheiße? Illegale Scheiße? So, Fritz, halt jetzt mal die Klappe. Zeig ihm mal einen Fluss. Und nimm... Ellie. Genau, Ellie. Schaff sie mir aus den Augen. Ich fahre mit einem Holzboot raus. Da warten die Trucks, da laden wir dann die Sandbrocken rein, die wir raustauchen. In der See musst du 17 Meter tief. Da geht's runter in die Dunkelheit. Hält sich an dem Seil fest und siehst nichts. 2 Minuten hast du, um deinen Eimer zu füllen. Da musst du wieder oben sein, sonst erstickst du. Ein paar von uns haben das schon gemacht, mussten sich aber vorher Mut antrinken. So schlimm ist es hier nicht. Im Fluss geht's nur 8 Meter tief. Da kann ich 300 Mal runter in der Schicht. Aber bald ist oben kein Sand mehr. Dann geht's bestimmt auf 10 Meter runter. Ich wusste schon, dass der Sand mit den Flüssen kommt. Und dass es keinen Fluss mehr ohne Staudamm gibt. Weshalb der meiste Sand hängen bleibt und es nicht mehr bis ins Meer schafft. Das wusste ich auch. Aber ich hatte keine Ahnung, dass der Sand, der die Flussmündung noch erreicht, auch geklaut wird. Wenn ich mich gut mache, kriege ich vielleicht bald was Festes im Village. In den Werkstätten. Davon träumst du also, ja? Ja. Warum nicht? Wenn du keiner von denen bist, dann wirst du niemals dazugehören. Du gehörst auch nicht dazu. Obwohl du einer von denen bist. Lass ihn tun. Vielleicht gehöre ich ja zu Dänemark. Ich meine, die Seegrenzen verändern sich doch, sobald eine Insel verschwindet. Und die Dänen schütten Sylt bestimmt nicht wieder auf. Wir haben hier andere Probleme. Genau darum geht's ja. Wir haben alle das gleiche Problem, aber niemand sieht's. Muss halt jeder selbst sehen, wo er bleibt. Das heißt, ich soll mich verziehen, ja? Ja. Die saugen Sand vom Meeresboden ab und bauen an den Küsten damit Häuser, Straßen, Promenaden so nah, dass irgendwann der Strand im Meer verschwindet. Weshalb sie ihn wieder ansaugen und aufschütten und die Löcher, die sie pumpen, da rutscht dann wieder Sand rein und die Küste, die Häuser, die Promenaden, die Straßen, das verschwindet alles im Meer. Und das pumpst du ja nicht einfach wieder als Sand aus dem Meer hoch. Ohne Strand ist kein Haus oder Grundstück noch etwas wert. Alle Leute ziehen weg. Wer den Strand hat, hat das Geld. Und den einzigen Strand, den es noch gibt, den gibt es auf der Insel. Der kotzt mich an mit seinen Staubsaugerschiffen. Meine Mutter hatte früher ein Haus am Strand. Es ist eingestürzt. Das Meer hat den Sand runter weggespült. Und das hat sie nicht alarmiert? Sie hat sich ein neues Haus auf der Insel gekauft. Dann bist du... Ich bin der ich jetzt bin. Hier. Mit dir. Sonst niemand. Ich werde im Village bleiben. Egal, ob sie mich in die Familie aufnehmen. Egal, ob ich nur ein Taucher bleibe. Verrätst du mich? Nein. Willst du das Village kennenlernen? Ja. Wir haben Werkstätten und auch so richtig kleine Fabrikbetriebe. Du bekommst alles, was du brauchst. Wenn du deine Wohnung, also, die kaufen sich eine Wohnung in den Neubauten der Stadt. Aber da drin ist da noch viel zu machen. Und alles, was sie dafür brauchen, also solche Sachen zum Beispiel, bekommt man bei uns. Aber die Leute von den Baustellen können doch nicht alle im Village leben. Gibt ja nicht nur unser Village. Ein paar haben auch nur Zelte und ziehen einfach mit den Baustellen mit. Oder stehen an der Straße. So wie ich. Oder stehen an der Straße. So wie du. Aber wenn eine Siedlung fertig ist, werdet ihr mit eurem Zeugs nicht mehr gebraucht. Also zieht ihr zur nächsten und so weiter. Und deswegen seid ihr auch nur geduldet. Aber wir finden was anderes für dich. Was, wo du bleiben kannst. Wenn du für die Firma arbeitest, ist das kein Problem. Für die Firma? Die Familie. Verstehe. Sieht vielleicht so aus, als wären wir ein Teil der Stadt. Aber eigentlich ist das immer noch das gleiche Dorf wie früher. Nur das, die Familie. Also, das sind jetzt keine Bauern mehr, sondern Geschäftsleute. Und wir haben hier alles. Restaurants, Drogerien, Wettlokale. Wegen unserer Internetcafés kommen sogar Studenten aus der ganzen Stadt. Wir haben hier ein eigenes Netz, weil das von der Stadt ständig überlastet ist. Naja, wir sind hier eben völlig unabhängig. Dorf, sagen sie nur, weil wir ja nicht wachsen können. Weil wir nur für Grundstücke, die früher zum Dorf gehörten, die Nutzungsrechte haben. Aber wir gehören eben zusammen hier. Da ist jeder für jeden da. Und wir bestimmen unsere Regeln selbst. Die Familie. Ja. Du gehörst nicht zur Familie. Ich schaffe das. Ich strenge mich an, ehrlich. Ich mache alles dafür. Und Ede mag mich. Er sagt, ich muss ganz unten anfangen. Aber sie geben mir eine Chance. Und da machst du alles für? Ja. Was ist das? Alles. Keine Ahnung. Alles eben. Dann ist es vielleicht nicht hilfreich für mich, um Gefallen zu bitten. Gute Leute werden immer gebraucht. Die können auch bleiben. Gibt's irgendwas, was du richtig gut kannst? Ich habe mit einem Fernstudium angefangen. Dann bist du doch sowas wie eine Fachkraft. Was hast du denn studiert? Was mit Computern wäre gut? Oder Versorgungstechnik? Nein. Altenpflege wäre auch gut. Oder irgendein anderes Handwerk. Hast du was gelernt? Ich kann ganz gut mit Metall und so. Deshalb helfe ich bei einem Klempner aus, wenn ich nicht tauche. Klempner sind echt rar. Ede meint, es wäre gut für mich, wenn ich das mache. Und was ist mit deiner Mom oder deinem Dad? Nichts. Habe ich doch schon gesagt. Was ist das jetzt mit der Befragung? Ich kann mir Altenpflege gut vorstellen. Echt? Ja. Ich bin sicher, da können Sie was machen. Die Familie. Klar. Klar. Ich weiß nicht, was ich dachte, dass ich finden würde. Ein besseres Leben. Eins, das sicher ist. Aber dafür bekommst du keine Garantie. Sicherheit wird dir verkauft. Und dann heißt es nur, es ist nicht sicher. Deswegen sollst du noch mehr investieren in die Sicherheit. Damit du daran glauben kannst, damit du darauf hoffen darfst, dass dein Leben sicher sein kann. Sicher vor was? Vor wem? Ich bin nicht sicher. Trotzdem, bei uns bist du in Sicherheit, meinte Toni. Weil er sich sicher war, ich bleibe. Weil er das wirklich wollte. Als Einziger. Vielleicht hat das für uns beide nicht gereicht. Wir haben die Villages zu lange in Grauzonen gewähren lassen. Jetzt entziehen sie sich unserer Kontrolle. Sie sind attraktiv, die Leute pilgern hin. Und ich hänge zwischen den Stühlen. Muss mich entscheiden, welche Stimmen zählen, wo mein Vorteil liegt. Müsste ich keine Rücksichten nehmen. Ich würde abfinden, Zwangsräumen sprengen, neu bebauen. Was macht ihr da? Was soll die Scheiße? Meine Leute tauchen ab jetzt hier. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Sieh mal zu, dass deine Jungs einen Abflug machen, ja? Das ist mein Revier hier ab sofort. Hier habe ich schriftlich, genehmigt, beglaubigt. Wenn du Sand oder Beton brauchst, mache ich dir einen fairen Preis. Siehst du, hier kaum was rauszuholen für dich, das lohnt sich nicht. Du brauchst mit meinem Sand oder mit keinem Sand. Und wo ich den her habe, braucht niemanden zu interessieren. Den Sand, den kann ich zwischen meinen Fingern zerreiben. Der hält doch überhaupt nicht zusammen. Da ist nämlich kein Quarz drin in deinem beschissenen Sand. Die werden alle einstürzen, deine scheiß Häuser. Ja, ja, klar, Eder. Schafft mal eure Boote weg, wir haben unsere eigenen. Der Fluss ist öffentlicher Grund. Nee, jetzt nicht mehr. Ziehst du deine Jungs freiwillig ab? Nein, ihr zieht ab. Wir gehen hier bestimmt nicht weg. Toni, mein Freund, das ist eine Überraschung. Deine Mutter sucht schon überall nach dir. Ey, halt deine verdammte Fresse. Oh, Vorsicht, mein Junge. Ja, Vorsicht, sonst was? Schickst du mir deine Schlägertypen? So wie immer? Ja, na los, komm schon. Ich hab keine Angst vor dir. Toni, nein! Toni! Dieser Drecksack soll gar nicht zusammen, Mann! Toni, komm mal her, ich mach dir ein Angebot. Ich verrate deiner Mama nicht, wo du steckst, und dann taust du für mich, ja? Und wenn du gut bist, dann hole ich dich auf den Schwimmbagger. Ich habe nämlich ganz viele davon rumstehen auf der Welt. Sag ja, ich mach was aus dir. Angebot, was meinst du? Weißt du, was ich meine? Ich meine, dass du uns lang genug auf den Sack gegangen bist. Deine Lizenz ist ein Scheißwert. Also mich bestichst du auf jeden Fall nicht. Pass auf, was du sagst. Ja, komm schon, na los. Weiß doch sowieso jeder, wie du an deine scheiß Aufträge kommst. Konnte halt bis jetzt nur niemand beweisen. Komm her, komm her! Komm her! Weißt du eigentlich, mit wem du dich hier anlegst? Du kleiner Sack! Komm her! Toni. Weißt du, was du hier ankackst? Lass ihn los! Lass ihn los! Lass den Jungen los! Weißt du, mit wem du dich hier anlegst? Los, komm, entschuldige dich! Entschuldige dich! Toni, bitte! Ich kann dich nicht hören! Du sollst den Brief kommen! Ich kann dich nicht hören, ich entschuldige dich jetzt! Tun Sie doch was! Das reicht! Das reicht, Brieskorn! Oh, Entschuldigung, ich habe vergessen, du kannst ja gar nicht atmen, wenn du unter Wasser steckst! Das entschuldige ich dich, du kleiner Alex! Nein! Das war ein Unfall. Das war ein Das war ein Tauchunfall. Oh Mann. Okay. Und ihr müsst ihn verschwinden lassen. Und dann Abzug hier. Und ich bin nicht hier gewesen, ja? Ist das klar? Ede? Ede! Es ist klar. Das Areal ist eh nichts wert. Ja. Bin ich ganz deiner Meinung. Wenn hier von irgendwas raussickert, komm ich zurück. Das habe ich verstanden. Mal ehrlich, Emre. Sie sind ein kleines Licht und das wissen Sie. Sie wirbeln vielleicht eine Menge Staub auf mit Ihrem Sand, aber sowas beruhigt sich auch rasend schnell wieder. Die Leute haben genug Krisen zu bewältigen, die wollen sich nicht auch noch eine Zukunft ohne Strände ausmalen lassen. Eigentlich erwarten die Leute, dass Sie die Krisen bewältigen. Dafür wurden Sie doch gewählt. Und Sie glauben, Sie werden gewählt, wenn Sie auch noch eine Sandkrise aufbeschwören? Ich mache Ihnen ein Angebot. Die Stadt wächst schneller als geplant. Es kommen immer mehr Menschen, die können und die wollen wir auch nicht aufhalten. Aber wir brauchen jemanden, der alles koordiniert, der dafür sorgt, dass wir die Menschen unterbringen können. Aber Sie wollen nicht selbst dran schuld sein, wenn etwas schief geht. Wir müssen Unterkünfte bauen, Imre. Wenigstens das werden Sie einsehen? Ich bin sicher, jetzt folgt ein Aber. Sie sind der Aber-Typ, Imre, nicht ich. Aber ich trage auch die Verantwortung für den Haushalt. Ich wusste es. Hauptsache billig, scheiß auf die Folgen. Nicht einfach billig, sondern schnell und effektiv. Ah, also billig und schnell. Klar, das funktioniert bestimmt. Was ist mit den tausenden von Wohnungen, die leer stehen? Eigentum zu enteignen entspricht nicht den Grundsätzen meiner Politik. Daran werden Sie nichts ändern können. Nee, klar. Sie unterstützen lieber weiter die Baubranche. Das ist wirklich sehr umsichtig. Wenn wir nicht sofort reagieren, drohen Panik und Chaos. Wollen Sie das verantworten? Nein. Wir brauchen jemanden, dem die Leute vertrauen. Dem sie das zutrauen. Sie sind glaubhaft, Imre. Das ist gut. Sie verarschen mich, oder? Wollen Sie nun endlich mal was tun oder wollen Sie nur weiter reden schwingen? Aber weiter so zu bauen wie bisher, nach allem, was wir mittlerweile wissen, das widerspricht jeglicher Vernunft. Die Leute von den Küsten müssen doch fliehen, weil der Sand... Meinen Sie, die Menschen, die in unsere Stadt strömen und nichts weiter als eine Zuflucht, eine Perspektive suchen, interessieren sich für Ihre Rhetorik? Ich glaube das... Ja oder nein, Emre? Ich bin dann erstmal nach Mexiko und Brasilien. Ja, die haben sich dafür meine Insel interessiert. Also haben wir angefangen, sie da zu kopieren. Kapierst du es nicht? Die gehen über Leichen. Das ist krank. Also, warum gehen wir nicht endlich zusammen dagegen vor? Weil wir von denen leben, die wegen der Arbeit herkommen. Und solange gebaut wird, gibt es auch genügend Arbeit. Du baust selbst. Das wird der Brieskorn wohl kaum akzeptieren. Und holst dir dazu noch deinen eigenen Sand. Du mischst dir deinen eigenen Beton. Keine Sorge, dann lässt mich in Ruhe. Du hast einen Deal mit dem. Wir kümmern uns nicht um die Angelegenheiten anderer Leute. Das ist alles. Du machst deinen Schnitt und bist fein raus. Schön ducken, schön kriechen. Was weißt du denn? Das ist umsonst gar nichts, hörst du? Ich kriege von niemandem. Ich trage die Verantwortung für meine Leute. Du hast ja keine Ahnung, was das bedeutet, Mann. Aber das ist doch viel größer. Da geht's doch nicht nur um dein Village, die Stadt oder diese scheiß Insel. Ich würde der Welt von mir aus in den Arsch, aber lass uns hier gefälligst in Frieden unser Leben leben. In Frieden, ja. Okay, ziemlich hoher Preis für deinen Frieden. Bist du sicher, dass denn alle zahlen wollen? Ich meine, was ist mit Toni? Ist er auch bereit dazu? Wage es ja nicht. Was denn? Wir können ihn doch mal fragen, wie er die Sache sieht. Sei endlich still, sonst vergesse ich mich! Ich bin nicht still, Ede. Ich werde keine Ruhe geben. Verschwinde! Das war's dann also. Du sollst verschwinden, habe ich gesagt! Ja, genau. Lass dich hier nie wieder blicken! Zum Wohl der Familie. Was sagst du? Bin schon weg. Du bist schon lange weg. Hier kennt sich kein Mensch mehr. Hörst du? Keiner! Wenn du denkst, du hast alles verloren und dann noch etwas verlierst, von dem du vorher gar nicht wusstest, dass es existiert, dann entsteht da eine Lücke, die viel größer ist als alle anderen zuvor. Ich hätte nie gedacht, dass es so wehtun würde, wenn er auf einmal fehlt. Deswegen konnte ich auch nicht bleiben. Vielleicht kann ich das nirgends. Aber etwas musste ich noch tun. Was für Katastrophen müssen denn noch passieren? Damit die Leute anfangen zu kapieren, dass sie was damit zu tun haben. Dass sie was dagegen unternehmen können. Sowas sind Prozesse, Junge. Du machst das gut. Du interessierst die Leute für unser Thema. Warum interessieren sich immer alle nur für die Symptome und für die Ursachen erst, wenn es zu spät ist? Weil Symptome uns persönlich betreffen. Oder uns betroffen machen können. Oder so ähnlich. Das ist scheiße. Du machst das gut, Fritz. Du hast nur keine Geduld. Und du? Du wirst jetzt Wohnungsbauminister, oder was? Es sind zu viele. Einer muss sich um den Zustrom kümmern. Um die Symptome, klar. Scheiß auf die Ursachen. Besser ich als ein anderer, oder? Wir stehen auf der gleichen Seite. Bullshit! Du bist korrupt. Ich bin Realist. Und was mache ich jetzt? Weiter für deine Sache kämpfen. Meine Sache? Ja. Leck. Von mir aus geht doch runter. Vielleicht wird die Hauptstadt eines Tages wirklich an der Küste liegen. Das finde ich irgendwie aufregend. Du nicht? Man muss halt weitermachen. Egal was ist. Das sagen sie einem immer. Aber du engagierst dich für was und rechnest doch ständig nur in Kompromissen ab. Klar, ich hätte zu Ede können. Klappe halten, weitermachen. Ist ja Familie, irgendwas hätten sie für mich gefunden. Eine dritte Chance kriege ich nicht, meinte Ede. Keine Ahnung, was die zweite war. Eine dritte wollte ich nicht, also bin ich wieder weg. Es gab noch ein paar Fischfabriken. Vielleicht haben die was für einen Fischer, dachte ich. Oder ich fahre die Touristen von der Insel von einem Strand zum nächsten. Nur dafür bräuchte ich mein Boot und das habe ich nicht mehr. Keine Ahnung, vielleicht reicht's, wenn ich eins fahren kann. Entschuldigung? Senta? Ja? Ich bin Ellie. Sie kennen mich nicht. Ja, und? Was wollen Sie? Ich komme wegen Toni. Sie wissen, wo Toni ist? Können wir irgendwo in Ruhe reden? Ja, natürlich. So, Schaufel bewegen ist hier. Ja. Nach innen geht die Schaufel zu. Ja. Nach außen geht die Schaufel auf. Geht's auf. So. Bis nach vorne. Oh, okay. Das ist gefährlich. Ja. Wenn wir 10 Meter, 12 Meter mit einem Löffel reingehen ins Wasser, dann können wir genau auf Höhe mitarbeiten. Ah ja, das kenne ich vom. Ja? Das kenne ich vom Kutter. Ja. Gut, dann probier's mal. Mit Gefühl nach vorne. Ja. Ja, das hat Kraft. Mal versuch mal eins langsam abzusetzen. Weiter drücken. Ja. Die Kette hoch hier. Ich verstehe, deswegen mache ich das nicht. Vorsicht. Ich guck auch immer mal, wie weit es da maximal geht. Oh. Du bist anschlägt. Probier jetzt mal hier den linken. Das ist Vorsicht. Ein Sandkorn ist immer in Bewegung. Die Wellen, der Wind. Wenn etwas in Bewegung ist und man versucht es aufzuhalten, dann weicht es entweder aus oder es rennt so lange gegen das Hindernis an, bis es sich selbst zerstört. Oder das Hindernis durchbricht. Ein Fels löst sich. Sonne, Regen, Wind, Frost. Den Fluss hinunter. Über Jahrhunderte. In Jahrtausenden. Wenn der Fels als Sandkorn dann das Meer erreicht, kann es passieren, dass es sich absenkt. Der Druck wird höher. Die Temperatur steigt an. Das Sandkorn wird zu Sandstein. Die Erdkruste hebt sich. Der Sandstein erreicht die Oberfläche. Die Erosion setzt ein. Sonne, Regen, Wind, Frost. Ein Fels löst sich. Sandräuber. Ein Hörspiel von Tim Staffel. Mit Christoph Bach als Fritz, Nina Kronjäger als Senta, Dirk Borchert als Bernd, Hüseyin Ekici als Emre, Robert Alexander Bär als Toni, Patrick Güldenberg als Ede und Vanessa Leubel als Elli. Musik Alexandra Holsch. Ton Peter Awa und Wenke Decker. Assistenz Marion Schugalla. Regie Tim Staffel. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Norddeutschen Rundfunk 2016. Dramaturgie Michael Becker.